Wir laden Sie nun ein, an einer fantastisch-imaginären Reise zum Mond und Sonne teilzunehmen, die kein geringerer als Cyrano de Bergerac selbst ersonnen hat. Es ist zu vermuten, dass der kämpferische französische Schriftsteller, dem die Überlieferung eine besonders große Nase angedichtet hat, darauf bestehen würde, diese Reise auch tatsächlich selbst unternommen zu haben. Cyrano de Bergerac ist eine der schillerndsten und fesselndsten Gestalten der französischen Vorklassik. Erst Schriftsteller späterer Generationen, wie Voltaire und Swift, erkannten seinen Wert und fanden in Cyranos bedeutendstem Werk, seinem utopischen Doppelroman einer Reise zu den Mond- und Sonnenstaaten, Anregungen für ihre eigene literarische Produktion. So legendenumwoben wie das Leben des literarischen Haudegens ist auch die Überlieferungsgeschichte dieses Werkes, das 1657, also erst mehr als 20 Jahre nach Cyranos Tod, erschien. Es war stark zensiert und verändert worden. Das Originalmanuskript des zweiten Teils des Romans wurde Cyrano, so will es die Legende, noch auf dem Totenbett gestohlen und ist nie mehr aufgetaucht. Erst 1921 erschien unter dem Titel L'autre monde, zu Deutsch die andere Welt, die erste vollständige kritische Ausgabe dieses kühnen Werkes. Cyranos Planetenutopie stellte das herrschende Weltbild seiner Zeit radikal in Frage. Zu einem Zeitpunkt, als das kopernikanische Weltbild noch längst nicht allgemein anerkannt war. Brisant war und ist vielleicht bis heute Cyranos Kritik an einer Weltsicht, die den Menschen als Krone der Schöpfung in den Mittelpunkt stellt. Wir laden Sie also nun ein zu den Weltraumabenteuern des Cyrano und zugleich zu einer höchst unterhaltsamen musikalischen Entdeckungsreise, angerichtet von Hörspielregisseur Heinz von Kramer, der den Text neu übersetzt und auch für den Funk bearbeitet hat. Die Rolle des Cyrano spricht Werner Wölbern.